Mick Jagger, Jack Bruce und Keith Richards wurden beispielsweise im vergangenen Jahr 50. In diesem Jahr sind es Jimmy Page, Joe Cocker, Jeff Beck oder auch Elvin Lee. Und noch ein Musiker, der mit seiner Band die 60s mitprägte, wurde 50, Raymond Ray Davies, musikalischer Kopf der legendären Kinks. Michael Frank porträtiert ihn in den heutigen Rockphänomenen. My work has always been very personal. The writing I do is very personal, and it's as Meine Sachen sind immer sehr persönlich gewesen. Erst wenn sie auf Platten erscheinen oder wir vor Publikum spielen, werden sie sozusagen öffentlich, allgemeingut. In den 70er Jahren hat man mich einen existenzialistischen Rocksongschreiber genannt, was sehr seltsam ist. Möglicherweise habe ich Songs in meiner eigenen Welt geschrieben. Muswell Hillbillies und ganz bestimmt Village Green Preservation Society von 68 waren Songs und Platten, die nicht zum Mainstream der damaligen Rockmusik gehörten. Ich glaube, die Kinks haben nie zum Mainstream gehört. Manchmal sind unsere Platten erfolgreich und manchmal nicht. Sometimes our records are successful and sometimes they're not. I think every song has its time. And when Ich denke, jeder Song hat seine Zeit. Als zum Beispiel das Album Village Green Preservation Society in den USA herauskam, hatte es keinen Erfolg. Aber jemand von der amerikanischen Plattenfirma sagte, die Platte wird der Grundstein zu neuem Erfolg sein, weil ihr mit ihr eine neue Zuhörerschaft kreiert habt, eine Art Kultpublikum, das bleiben wird. Es gibt bei uns das Sprichwort, manchmal muss man einen Schritt zurücktun, um einen Schritt vorwärts zu kommen. Und die Langlebigkeit der Kinks, unser Erfolg oder der Grund, weshalb wir immer weitergemacht haben, ist eben, dass wir ab und zu einen Schritt zurückgemacht haben, uns anschauten, was wir getan hatten und dann wieder vorwärts gingen. Fast als ob wir wieder von vorne anfingen. Gerade in den USA haben wir das gemacht, Ende der 70er Jahre. Wir mussten dorthin zurück und wieder von vorne anfangen und hatten großen Erfolg. Es ist sehr schwierig, wenn man es mit einer Industrie zu tun hat, die einen so hohen Ertrag an Erfolgswerten und Profitmargen hat, wo so viel auf den Dollar ausgerichtet ist. yield in success values, profit margins, and so much is geared to the dollar. Ray Davies spricht nachdenklich von seinen Erfahrungen mit der Musikbranche, in der er 30 seiner inzwischen 50 Jahre zugebracht hat. Seit die Kings Anfang 1964 ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben hatten, glich ihre Geschichte einer irrwitzigen Achterbahnfahrt zwischen geldgierigem Business, kreativen Höhenflügen, Arbeitsdruck, häufigen internen Streitigkeiten, Nervenzusammenbrüchen, verpassten Chancen und Neuanfängen. Die meisten Kings-Songs wurden von Ray Davies geschrieben. Nur er und sein 3 Jahre jüngerer Bruder Dave sind von dem ursprünglichen Quartett noch dabei. Trotz häufigem Bruderzwist kann man die beiden und ihre Mitmusiker noch immer live erleben. Und im Abstand von ein paar Jahren gibt es nach wie vor eine neue Kings-Platte mit Songs über private und gesellschaftliche Befindlichkeiten. Ray und Dave Davies wurden in Muswell Hill, einer Vorstadt im Norden Londons, geboren. Sie wuchsen in einer musikalischen Umgebung auf. Ihr Vater konnte Stepptanzen und Banjo spielen. Ihre Schwestern spielten Klavier und hörten ganz unterschiedliche Musik, von Hank Williams über Johnny Ray bis Fats Domino. Schon zu Schulzeiten absolvierten die beiden Brüder gemeinsame Bandauftritte. Auch Pete Crave, der erste Bassist der Kings, war mit dabei. Nach einem Gastspiel bei 1 oder 2 Kunstschulen schloss sich Ray Davies der Rhythm and Blues Band seines Bruders an, den Ravens. Ende 1963 waren daraus die Kings geworden. Ray Davies war anfangs nicht die Hauptfigur der Band. Sein jüngerer Bruder Dave sang. Ray spielte Rhythmusgitarre. Ganz deutlich zu spüren sind die Rhythm and Blues Wurzeln der Kings bei ihrer Coverversion der Bo Diddley Nummer Cadillac. Kings im Rhythm and Blues Fieber, ein Titel aus ihrer ersten Langspielplatte, die im September 1964 veröffentlicht wurde. Anfang diesen Jahres hatte die Plattenkarriere der Kings mit 2 Singles begonnen, die dank des Einflusses der Plattenfirma wie die Singles der gerade angesagten Liverpooler Beatbands klangen. Da die zweite Single erfolglos untergegangen war, stand bei Nummer 3 viel auf dem Spiel. Ray Davis war wütend auf die Plattenfirma, weil sie den Kings den Mercy Beat Sound aufdrängen wollte. Davis wollte etwas anderes, etwas Respektables, wie er einmal formulierte. Ganze 4 Zeilen Text, mit denen er gegen all die zuckersüßen Liebeslieder rebellieren wollte, und der inzwischen klassische Hardrock-Riff Fertig war You Really Got Me. Die knallenden Akkorde beeinflussten im Grunde alle Hardrock-Bands, von den Who bis zu Van Halen. You Really Got Me verkaufte sich 1 Million Mal. Schlagzeuger Mick Avery, Bassist Pete Quaife und Ray Davis waren 20, 21 Jahre alt. Dave Davis war erst 17. Der Arbeitsdruck, der seit dem Erfolg von You Really Got Me auf der Band lastete, war enorm. Innerhalb von 6 Monaten nach diesem Hit wurden 2 LPs, 3 Singles und eine EP aufgenommen und 7 weit entfernte Länder bereist. 1965 kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Dave Davis und Schlagzeuger Mick Avery, die schließlich auch auf der Bühne ausgetragen wurden. Nur weil eine Amerika-Tournee anstand, ließ sich Dave Davis damals von Manager Larry Page überzeugen, weiter mit Mick Avery zu spielen. Auch Ray Davis erlaubte sich damals einige Diva-Allüren, wenn man Ex-Manager Larry Page glauben darf. Weil die Band einen Gig bei dieser US-Tournee platzen ließ, kam sie auf die schwarze Liste der amerikanischen Musikergewerkschaft und es dauerte 4,5 Jahre, bis sie wieder in Amerika spielten. In all diesem Durcheinander gelang es Ray Davis und den Kings auch noch, die Erfolgsformel von You Really Got Me hinter sich zu lassen und noch vor den Beatles neue musikalische Horizonte anzusteuern. Die Single See My Friends erschien im Sommer 1965. Literally, I did go to India, our first world tour that we went on, we went through India, and I got up very early and watched the fishermen. Während unserer ersten Welttournee kamen wir auch nach Indien. Eines Morgens stand ich sehr früh auf und sah den Fischern am Strand zu, und sie sangen. Es hatte etwas von Magie und blieb in meiner Erinnerung. Ich schreibe viele Songs auf die Art. Ich bewahre Ideen in meinem Kopf und vielleicht ein Jahr später oder sogar 5 komme ich darauf zurück und erinnere mich an diesen Moment. 18 Monate danach nahm ich See My Friends im Studio auf. Geschrieben habe ich es auf dieser billigen 12-seitigen Gitarre, die ich auch für Well Respected Men und sowas benutzt habe. Ich spielte mit den Fingern, nicht mit einem Plektrum, ganz nah am Verstärker. Während ich die Töne spielte, die auf der Platte zu hören sind, bekam ich so noch einen weiteren, sehr hohen Ton dazu. Den haben sie dann durch einen besonderen Limiter geschickt, also 2 Klänge auf einmal. Das gab der Platte einen ziemlich magischen Sound. Außerdem gab es ja noch den Text. Irgendwie versuchte ich, diesen Gesang zu imitieren, den ich am Strand gehört hatte. In a way I was trying to imitate that chant I heard on the beach, because, you know, that was a real situation and it influenced that song. She is gone and now there's no one else to take. Als die Beatles dieses Stück hörten, berichtet ein Zeitgenosse in John Savages Kings Biografie, sollen sie gesagt haben, die Gitarre klingt wie eine Sitar, wir müssen uns so eine besorgen. Und Pete Townshend von den Who gibt ganz offen zu, dass auf dem ersten Who-Album gleich mehrere Songs von der Kings Nummer See My Friends beeinflusst waren. Ray Davies schrieb Mitte bis Ende der 60er Jahre noch eine ganze Reihe von Hits, die zu so etwas wie Evergreens geworden sind. Dedicated Follower of Fashion und Sunny Afternoon im Jahr 1966 und 1967 unter anderem Waterloo Sunset. Waterloo Sunset came as kind of a dream image and actually had a picture in my head of what I wanted it to sound like. Waterloo Sunset kam als eine Art Traumbild zu mir. Ich hatte tatsächlich ein Bild davon im Kopf, wie es klingen sollte. Das wirkt seltsam, aber sowas mache ich halt. Sunny Afternoon war fast ein therapeutisches Lied. Ich hatte eine Erkältung. Es war Sommer nun, April, aber schon sehr warm. Ich erinnere mich, wie ich da saß und mir nicht viel aus meiner Zukunft machte. Und ich sagte mir, wäre es nicht schön, einfach einen Song zu schreiben, um diesen Augenblick zu erleben. Das ist, als würde man ein Bild betrachten. Was lässt Leute Bilder malen? Warum macht man Bilder von Menschen, die in einem Park sitzen, an einem sonnigen Tag, wenn das nicht irgendetwas bedeutet? Also brachte ich die Dinge in meinen Song ein, nur um eine gefühlsmäßige Verbindung zu Leuten zu haben. Der Mann von der Steuer zum Beispiel. Und das Bild von dem Mann, der seine Freundin verloren hat und jetzt da sitzt. Ich habe über Sunny Afternoon mehr nachgedacht als über Waterloo Sunset. Like the tax man and the image of the man who's lost his girlfriend, but he's sitting there. So I thought about that song more. On that album was Sunny Afternoon and Well Respected Man. I don't know how they can possibly scream at Well Respected Man. Auf dem 67er Live-Album waren Sunny Afternoon, Well Respected Man. Ich weiß gar nicht, wie das Publikum zu so einem Song schreien kann. Sowas erstaunt mich. Aber dann fingen die Leute an, mehr auf unsere Texte zu hören. Das wurde dann in England zu einer Mode. Jeder fing an, Songs zu schreiben, die die Gesellschaft beobachteten. Das Schreien war schon ein erstaunliches Phänomen. Ich habe mich selbst 2 Jahre lang nicht mehr spielen hören können damals. Es war in, Geld zu bezahlen, um dann in einen Raum zu gehen und zu schreien. Vielleicht ist das ja eine gute Therapie. Das gibt es ja tatsächlich. Wie hieß das noch? Urschreitherapie. Ich glaube, John Lennon hat sowas mal gemacht. Maybe it's a good therapy. Yeah. But actually, people go on sort of survival courses and do that. You know, was it called primal screaming? I think John Lennon did that. He went for a course of that. Schreiende Teenager haben die Kings also wirklich erlebt. Was den Rest der Swinging 60s in London angeht, ist sich Ray Davies heute allerdings nicht mehr so sicher. You know, I've got this theory that the 60s didn't really happen, in the sense that I drove down the King's Road. Ich habe diese Theorie, dass die 60er Jahre nicht wirklich passiert sind. So etwa um 1990 herum fuhr ich an einem kalten Sonntagmorgen die King's Road entlang und ich dachte mir, ich kann nicht glauben, dass eine so wundervolle Zeit, wie sie in den Köpfen der Leute existiert, mit der Popgeschichte der 60s, King's Road, dass so eine wundervolle Zeit von einem dermaßen langweiligen Ort verkörpert werden konnte. Hatte das mehr in den Köpfen der Leute stattgefunden oder gab es das wirklich? Ich glaube, es fand eher in den Köpfen statt. Sicher, wir hatten Moden, Boutiquen und es gab in den Straßen ein schönes Gefühl, ein anderes als heute. Aber vieles davon war eine Fantasie. Went for a walk down the old King's Road to see if anybody was there. But there was nobody home, a 3 by water street, and they had sold Cadogan Square. And I remember myself in my tie-dye sweater and my hipster corduroy flare. As I knocked on doors and walked down one-way that led nowhere. Oh, did you ever think it wouldn't last forever? Did you ever think that it would get this bad? Did you ever think that everything would get so crazy? Now the Chelsea drugstore needs a fix. It's in a state of irrepair. Cuban heels are hurting my feet just to add to my despair. La-dee-da drove many cars in the summertime. Now they're towed away for parking on a double yellow line. They can't pay the fine. Did you ever think we'd all believe the hype? Did you ever think the classes all would revert back to life? Did you ever think the system ever really got it right? Oh, baby. Hinter diesem King-Song Did You aus dem Jahr 91 steckt also Ray Davies' Vermutung, dass die goldenen 60er Jahre so gar nicht wirklich passiert sind. Aber hat nicht irgendein Psychoanalytiker, ich glaube C.G. Jung war es, einmal gesagt, wirklich ist, was wirkt? I think to follow up what C. Jung said, I think I would say dreams tell us more about ourselves than. Als Fortsetzung von C.G. Jungs Zitat würde ich sagen, Träume sagen uns mehr über uns, als die Wirklichkeit uns über die Welt sagen kann. Es ist wichtig, eine richtige Einstellung zur Realität zu haben, denn für jeden ist sie anders. Als ich anfing, sagten mir die Leute, so ist die Welt und so müssen wir leben. Leider, tut uns sehr leid. Das Gute an der Pop-, Beat- oder Rock-Bewegung ist meiner Meinung nach, dass es hieß, ja, wir akzeptieren die Realität, aber wir werden nicht denselben Weg wie all die anderen gehen. We are not going to go down the same road as everybody else. We were friends and played the music we wanted to play. But wir waren Freunde und spielten die Musik, die wir wollten. Aber wir machten You Really Got Me und etwas passierte, nämlich dass ich statt Gitarre zu spielen und ab und zu singen, nun der Leadsänger war. Der Bassist Pete Quave war eh mein bester Freund gewesen. Es kam nie zu dem Punkt, wo wir den Anblick des anderen nicht hätten ertragen können. Wir sahen uns einfach oft erstaunt an und sagten, schau uns an, wo wir vor 5 Jahren waren. Später kam das in dem Song Rock'n'Roll Fantasy wieder vor. Guck mich an, guck dich an, guck dir an, was für Leute wir früher mal waren. Es ist wirklich faszinierend, wie zwei Straßenkinder anfangen können und innerhalb etwa eines Jahres Nummer 1 sind in den Zeitungen und man kann nicht mal mehr in demselben Auto fahren, weil zu viele Fans hinter einem her waren. Sehr seltsam. It is very strange. But yeah, I think people do tend to drift apart. Leute haben die Neigung, auseinanderzugehen. Man kann diesen vollkommenen Augenblick nicht ewig halten. Und wir hatten vollkommene Momente. Die erste Besetzung, die Band von You Really Got Me, hat ein paar tolle Platten gemacht. Days war wirklich so etwas wie ein Abschied von dieser Band. Es war wahrscheinlich eines der letzten Stücke, die wir zusammen gemacht haben. But really, Days in a sense was like goodbye to that band as well. Because that's probably one of the last tracks we made together. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today would be tomorrow. Night is dark, it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. A single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Day. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Yeah. days is that it came after parting from a friend. Days entstand nach dem Abschied von einem Freund. Es war, glaube ich, ein endgültiger Abschied. Und sie sagten, was man halt beim Händeschütteln sagt. Danke für die schöne Zeit, die wir zusammen erlebt haben. Ich sagte nur, danke für die Tage, ohne dabei nachzudenken. Sie hatten ja schon fast alles gesagt und ich wollte das nicht noch einmal sagen. Also sagte ich, thank you for the days. Als ich am nächsten Morgen aufstand, dachte ich, ist ja doch ganz interessant, so etwas zu sagen. Warum habe ich das wohl gesagt? Viele Leute haben Days als Abschiedslied benutzt. Eine befreundete Schriftstellerin ließ den Text bei ihrem Begräbnis vorlesen. Interessant, denn allein machen sich die Worte nicht so gut. Die Kombination von Worten und Musik gibt den Dingen manchmal erst ihren Zauber. Days erschien 1968, ebenso die nostalgiegetränkte LP Village Green Preservation Society. Im Frühjahr 1969 verließ Pete Quave die Band. Ende des Jahres erschien dann das Konzeptalbum Arthur, eine Art Rockoper, die Ray Davies schon vorschwebte, bevor Pete Townshend an Tommy dachte. Wie bei vielen Kinks-Hits seit Dedicated Follower of Fashion ging es in Arthur um Beobachtungen der englischen Gesellschaft, ihres Klassendenkens und so weiter. Die Geschichte von Arthur hatte einen autobiografischen Hintergrund, Ray Davies' Schwager, der tatsächlich Arthur hieß. Die vertraglichen Verstrickungen mit gleich mehreren Managern, dem Verleger und so weiter schon zu Beginn der Kings-Karriere inspirierten Ray Davies 1970 zu einigen bissigen Songs der LP Lola vs. Powerman and the Money Go Round. Robert schuldet Grenville die Hälfte und der gab die Hälfte davon an Larry. Larry mochte meine Instrumentals und gab eine Hälfte an eine ausländische Verlegerin. Die Hälfte der Einnahmen in einem fernen Land strich sie ein. Die andere Hälfte gab sie Larry. Und ich krieg am Ende die Hälfte von weiß der Himmel was. Ray Davies machte sich bei dem Stück The Money Go Round nicht einmal die Mühe, andere Namen zu suchen. Die Kings-Manager Robert Wace, Granville Collins und Larry Page waren sofort erkennbar. Auch das Thema der 71er LP Muswell Hillbillies, die zwangsweise Umquartierung der Arbeiter aus den Innenstädten, war den Davies-Brüdern nicht unbekannt. Ihre Familie musste einst vom Londoner Stadtteil Islington nach Muswell Hill umziehen. For the industrial Oklahoma, USA, von der LP Muswell Hillbillies. Sie lebt in einem Haus, das für die Zeit der industriellen Revolution gebaut wurde. Aber in ihren Träumen ist sie weit weg, in Oklahoma, USA. Sie geht zur Arbeit, aber ist noch wie in einem Nebel. Sie ist Rita Hayworth oder Doris Day und Errol Flynn wird sie mitnehmen nach Oklahoma, USA. Trotz solcher Texte möchte sich Ray Davis nicht so einfach als Gesellschaftskritiker einordnen lassen. Social critic, maybe at a time when society doesn't want to be criticized by somebody like me. Vielleicht bin ich dann gesellschaftskritisch, wenn die Gesellschaft von jemandem wie mir nicht kritisiert werden möchte. Man muss über die Zeiten schreiben, in denen man lebt. Bei der letzten Platte, Phobia, ging es nicht um das Jahr 68, sondern um 1992 und 93. Klar bin ich von der Zeit, in der ich lebe, beeinflusst. Ich möchte nicht nur immer alles kritisieren, aber es ist wichtig, dass die Leute mal sagen, ach ja, er oder sie hat ja zu der Zeit gelebt und Songs geschrieben. Ich habe nicht immer versucht, die Gesellschaft zu kritisieren, aber was ich sage, kommt ganz unvermeidlich raus. Ich möchte nicht zu analytisch vorgehen, aber ich gebe mein Bestes, dass, wenn ich etwas sage, es wahr ist. Wenn du also den Eindruck erweckst, dass du versuchst, die Wahrheit zu sagen, meinen die Leute, die nicht glauben, dass es die Wahrheit ist, dass du etwas kritisierst. Es ist eine Gratwanderung zwischen der Rolle des Künstlers, Autors, Sängers und der des Gesellschaftskritikers. Und das lässt sich bis zu all den Musikern und Malern am Hofe zurückverfolgen. Sie mussten ihre Könige und Gönner erfreuen. Gleichzeitig konnten sie sich selber aber in ihrer Kunst mitteilen. Es geht also um das Recht, sich frei auszudrücken. Und dazu stehe ich. You know, in the old days, they had to please the kings and their patrons. But at the same time, through their writing, they and their painting, they express themselves. So it's a right to free expression, and I will stand by that. They call me the scum of the earth. They say I'm the scab of the nation. But deep inside, I'm only human. Just an ordinary man with ordinary plans. Als die Kings 1974 dieses Stück für das Konzeptalbum Preservation Act 2 einspielten, hatte sich schon eine Menge bei der Band verändert. Dave Davis konnte oder wollte damals kaum noch Einfluss auf die Entwicklung der Band nehmen. Ray Davis bestimmte die Richtung und sie hieß Konzeptalbum auf Konzeptalbum. Aufwendige Bühnenproduktionen, die Elemente der englischen Music-Hall-Tradition aufgriffen und eine Erweiterung der Band durch Bläser und Background-Sängerinnen. Die Verkaufszahlen neuer Kings-Platten sanken in England, in den USA stiegen sie. Anfang 1976 mietete Ray Davis eine Wohnung in New York und man beschloss, sich auf den amerikanischen Markt zu konzentrieren. Aber wie John Savage es in seinem Buch über die Kings formulierte, die Gruppe spielte zwar routinierter, aber hatte viel von ihrem typischen Sound eingebüßt. Der Preis für ein galantes Überleben war die Gleichschaltung. Statt vor 2.000 bis 3.000 amerikanischen Fans spielten die Kings nach dem erfolgreichen Hardrock-Album Low Budget von 1979 nun in Stadien, die mehr als 10.000 Zuschauer fassen konnten. Seit den 80er Jahren sind bei Live-Konzerten der Kings leise Zwischentöne eher selten zu hören. Der Hardrock-Sound des 87er Live-Albums, von dem gerade ein Ausschnitt zu hören war, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der Live-Doppel-LP aus dem Jahr 1980. Auf ihren Studioplatten finden sich aber immer noch zartere Perlen, Come Dancing etwa und When You Were a Child von Dave Davis. Oder Good Day, ein Song von Ray Davis, über den Klaus Teveleit in seinem Buch Der Könige ein ganzes Kapitel geschrieben hat. It's obvious that the guys had a bad day, right? And there's a whole... With that song, actually, I took a long time to write it. Es ist klar, dass der Typ in dem Song einen schlechten Tag hinter sich hat. Ich habe mir für den Song viel Zeit genommen. Die einzelnen Teile waren sehr einfach zu schreiben. Aber ich wollte wieder einen Song aus meiner Realität und meinen Erfahrungen schreiben. Diana in dem Lied ist eine Schauspielerin, die während der Arbeit an dem Song starb. Diana Dawes. Sie war nicht sehr berühmt, eine blonde Marilyn Monroe-Imitation. Ich habe all diese Elemente in das Lied gesteckt. Ich glaube, es ist sogar von einer explodierenden Atombombe die Rede. Ich glaube, das war damals eine Phase in meinem Leben, in der ich entschied, dass es um alles oder nichts ging. Ich hatte nämlich eine schlechte Erfahrung hinter mir, gefühlsmäßig, persönlich. Und ich wollte das in meinem Song vermitteln, ihn aber trotzdem optimistisch klingen lassen. Das ist es nämlich, positive Dinge aus Negativen zu entwickeln. Der Mann, der ein Kapitel in einem Buch darüber geschrieben hat, hat wahrscheinlich ganz recht. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Damals passierten so viele Dinge in meinem Leben. Es war so voller Freude und so traurig zur gleichen Zeit. And you're actually the man who wrote the chapter in a book about it. Probably quite right. It could probably be I could write a whole book about it because it was so many things happening in my life then, and it was so joyous and so sad at the same time for me that period of my life. Period of my life. The sky's blue, but there are clouds in my head, with big decisions looming ahead. The sun is out, but the room is so gray, so much confusion heading my way. Said that Diana is dead. She couldn't act much, but she put on a show. She always smiled even when she felt low. I used to fancy her a long time ago. So today, surprise that I'm singing the blues. So many holes in my life still to mend, and someone just said that the world's gonna end. Ray Davis überraschte im Juni 1993 mit einer Fernsehdokumentation über den Jazzbassisten Charlie Mingus. Er führte bei Weird Nightmare selber Regie, einem Fernsehfilm, in dem unter anderem Elvis Costello, Keith Richards und Living Colors-Gitarrist Vernon Reid Mingus-Kompositionen spielen. Ray Davis' musikalische Interessen gehen eben, wie die seines Bruders, über die Kings hinaus. Hat es denn bei den Kings Momente gegeben, wo er musikalische Kompromisse hat eingehen müssen? Always and never. I mean, you can't. You start a record. I started Phobia, and I thought, what am I going to do here? Kompromisse spielen immer und nie eine Rolle. Als ich mit Phobia anfing, dachte ich, was werde ich machen, das gleichzeitig mich interessiert und für andere Leute eine interessante Platte wird. Sachen, die mich wirklich interessieren, würden nämlich nie jemanden anders interessieren. Ursprünglich sollte das Album Don't heißen. Die Platte beginnt mit den ersten paar Takten einer 8-Minuten-Version von Don't. Mir wurde klar, dass diese 8-Minuten-Version für die Platte zu viel oder nicht passend gewesen wäre. Also habe ich es für mich selber behalten. Vielleicht taucht es später mal auf Platte auf, eine Platte für Sammler oder so. Sowas passiert oft. Zwei Songs von Phobia habe ich schon vor Jahren geschrieben, The Informer und Scattered. Und ich hielt sie für eine Kings-Platte nicht geeignet. Aber jeder Song hat seine Zeit. Scattered konnte ich nicht zu Ende bringen. Erst als eine enge Freundin starb, merkte ich, dass ich den Song beenden konnte. Ich musste diese Erfahrung durchleben. Jetzt ist der Song auf der Platte. Früher hätten beide Songs nicht auf eine Kings-Platte gepasst. Heute schon, finde ich. They didn't fit the Kings album in 1985, but they do now, I think. Like a seed that is sown, all the children are scattered by a breeze that is blown. Now the crops are all scattered. We are torn, we are shattered. Now some of us are balmy and battered, and the fields where we gathered are overgrown in weeds and in tatters. Through it all, we were scattered. To the fields we are scattered, from the day we are born. To grow wild and sleep rough, till from the earth we are sown. And a soul that is free can Ray Davis und die Kinks. In den Rockphänomenen porträtierte Michael Frank den noch immer aktiven Kopf der britischen Rocklegende The Kinks.